Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also heute geht es ums Bermuda-Dreieck, Massenaussterben, Energiekrise, Klimawandel, ein einziges Horrorszenario. Ja, womit fangen wir an? Einfach mit der Frage. Was ist Methanhydrat? Das ist die Frage heute und Sie werden sich wundern, was das für ein Zeug ist. Ja. Brennendes Eis. Methanhydrat. Also Methan ist klar. Ne? CH4, Hydrat ist offenbar was mit Wasser, H2O. Und Methanhydrat ist Methan, das von Wasser in einem Käfig zusammengehalten wird. Das ist ein Eiskristall eigentlich. Ja? Also ist so ein Methanmolekül, umgeben von lauter Wassermolekülen. Diese Wassermoleküle halten das Methan in einem Käfig fest. Ist natürlich klar, dass das unter normalen Bedingungen offenbar nicht der Fall ist. Denn unter normalen Bedingungen, also unter unseren Bedingungen, also eine Atmosphäre Druck, normale Temperatur, sagen wir 15 Grad Celsius, ist Methan in der Atmosphäre, Wasser ist im Glas oder in den Meeren. Also wir sehen, das scheint es nicht zu sein. Das sind nicht die Bedingungen, unter denen ein Eis entsteht, in dem das Hydrat, also das Methan festhält. Nee, das passiert doch nicht, sondern muss man schon ordentlich Druck aufwenden. 20 Atmosphären Druck muss schon so drin sein. Und dann werden die Methanmoleküle tatsächlich in einem solchen Käfig zusammengehalten. Bringt man das Zeug aus diesem niedrigen, aus diesem hohen Druck, also mit anderen Worten, Sie wissen natürlich, wovon ich rede, unter dem Meer, unter der Meeresoberfläche, ungefähr in einem Abstand von 500 bis na, vielleicht 2000 Meter ungefähr, liegt das Zeug auf der Meeresoberfläche. Kommt es an die Oberfläche, also unter normalen Atmosphärendruck, und wir zünden es an, brennt es schlagartig, ja, das Methan entweicht in die Atmosphäre, das war's. Dieses Zeugs ja, gibt es in enormen Mengen auf dem Meeresboden. Fangen wir mal damit an, wo kommt es eigentlich her? Also grundsätzlich ist es so, Methan ist ein Gas, was typischerweise dann entsteht, wenn biogene Systeme zerfallen. Ja? Also eigentlich ein Faulgas. Kennt man von Sümpfen und Mooren, ja? Auch von Müllanlagen, da kommt es dann aus dem Boden raus. Methan ist also ein Zeug, das hat was mit biogenem Zerfall zu tun. Und deswegen ist es bezüglich der Vorkommen unter der Meeresoberfläche, also unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrunde, ist es etwas, was vor allen Dingen an den Kontinentalhängen auftaucht. Kontinentalhänge, das sind die Hänge der Kontinente. Also da, wo so die Kontinente langsam in Richtung ozeanische Böden übergehen. In der Tiefsee taucht es deswegen natürlich nicht auf, weil da viel, viel weniger lebende Organismen existieren in diesen großen Tiefen. Und deswegen ist das Methanhydrat an den Kontinentalhängen beheimatet. Es gibt es auch noch im Permafrostboden, also 200 bis 1000 Meter ungefähr, in Sibirien zum Beispiel. Da gibt es das Methanhydrat und man hat Methanhydrat tatsächlich schon aus dem, vom Meeresboden hochgeholt und hat es untersucht. Man weiß also, das Zeug gibt es. Naja, so weit, so gut. Dieses Zeugs ist wahnsinnig instabil. Kleinste Veränderungen des Drucks und der Temperatur und schon fängt das Methanhydrat an, was da in Schichten auf dem Meeresgrunde liegt und steigt nach oben. Nun, warum bilden sich da Schichten da unten? Warum bilden sich da meterdicke Schichten? Das ist ganz einfach. Von oben drückt der Druck des Wassers auf das Methanhydrat. Auf diese Art und Weise wird es stabilisiert. Ja? Wenn dieses Zeug also zu dick wird, wenn diese Schicht zu dick wird, dann merkt der untere Teil dieser Schicht auf einmal etwas von der Erwärmung von unten. Sie wissen ja, ne, der Meeresboden wird ja von unterhalb des Meeresbodens, vollziehen sich ja diese Konvektionsströme und auf diese Art und Weise wird das Methanhydrat unten erwärmt, zerfällt, ja, steigt nach oben und als es, wenn es an der Oberkante ankommt, kommt der Druck von oben dazu und dann wächst es systematisch von unten nach oben. Das Methan, was also unten aufgeweicht wird und aufgelöst wird, das Methanhydrat, das wächst dann systematisch. Und auf diese Art und Weise entstehen immer dickere und dickere Schichten. Die sind völlig stabil, solange nur der Druck von oben richtig ist. Dieses Zeugs, muss ich vielleicht noch sagen, dieses Methanhydrat ist in Süßwasser. Das wird nachher noch eine Rolle spielen, wenn wir uns darum kümmern, wie findet man überhaupt Methanhydrat. Okay, also das ist ein Süßwasserstoff und das sind ziemlich dicke Schichten, die da liegen. Und dieses Zeugs ist wahnsinnig, wie ich schon mal sagte, instabil. Wenn sich also Druck und Temperatur nur so ein bisschen ändern, dann fängt das Methanhydrat an, ja, und löst sich auf und treibt in Gasblasen langsam nach oben. Ja. So weit, so gut. Ich meine, dass es das Methanhydrat gibt, warum soll uns das interessieren? Es kann uns doch eigentlich völlig egal sein. Tja, womit fange ich an? Also Methanhydrat ist das häufigste Gashydrat auf der Welt. Ja? Die Gashydratvorkommen auf dem Meeresgrunde sind ungefähr doppelt so groß wie alle, ich betone, wie alle Öl-, Erdgas- und Kohlevorkommen auf der Erde zusammen. 50% des organischen Kohlenstoffs steckt in Methanhydrat. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass dieses Zeugs, wenn es sich also befreien kann, wenn das Methan sich befreien kann von seinem Wasserkäfig, ja, dass sein Volumen unglaublich vergrößert, also aus einem Volumen Methanhydrat werden 164 Volumen Methan. Das geht also auseinander. Einen solchen Wert erreicht man bei Erdgasvorkommen erst in 1700 Meter Tiefe, wenn man das Zeug also aus 1700 Meter Tiefe hervorholt. Das muss man sich überlegen, das ist also gewaltig. Gleichzeitig, wenn man es an die Oberfläche bringt, verbrennt es. Das ist also eine ideale Energiequelle. Ist es die Energiequelle der Zukunft? Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Wird es heute schon abgebaut? Jawohl, einmal in Sibirien, in Krasnojarsk, in Nordwestsibirien ist das. Wie findet man Methanhydrat? Naja, zunächst einmal, man sucht es prinzipiell da an den Kontinentalhängen. Das ist natürlich schwierig abzubauen, wenn man sich das mal überlegt. Also in 500 bis 2000 Meter Tiefe Bohrungen nach Methanhydrat vorzunehmen, ist natürlich technologisch ziemlich problematisch. Aber man könnte mal danach suchen, denn wir laufen ja auf eine Energiekrise los, so oder so. Irgendwann sind unsere fossilen Brennstoffe verbraucht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja. Drehen Sie nicht so aufs Gas, seien Sie ein bisschen vorsichtig mit dem Zeug, es gibt nicht mehr so viel davon. Ja. Also irgendwann müssen wir an solche Energiequellen möglicherweise auch ran. Wie findet man das? Nun, ich habe schon gesagt, Methanhydrat ist etwas, was mit Süßwasser zusammenhängt. Wenn sich also zum Beispiel die Süßwasserkonzentration im Meer verändert, könnte das an den Kontinentalhängen ein Grund dafür sein, dass auf einmal Methanhydrat anfängt aufzusteigen. Eine andere Möglichkeit sind natürlich so Methangasfahnen, die so langsam hochkommen. Alles Gründe, danach zu suchen, denn wenn also solche Hinweise da sind, dann ist offenbar eine Gasentwicklung auf dem Meeresboden im Schwange. Und namentlich eben dann, wenn zum Beispiel solche Subduktionszonen, also da, wo Kontinentalplatten untereinander geschoben werden, ne, Sie wissen das ja alles, deswegen sollen Sie ja kein Haus auf Mallorca kaufen, wissen Sie ja noch, ne, weil Afrika sich ja unter die Eurasische Platte bohrt und dieses Mittelmeer zusammenschiebt. Also in 20 Millionen Jahren ist das Thema Mallorca, hat sich geologisch erledigt, das sollte man nicht machen. Solche Subduktionszonen gibt es überall da, wo also Kontinentalplatten wieder absenken oder auch untereinander, sich übereinander schieben. Überall da, wo also erdbebengefährliche Gebiete sind, da ist es natürlich auch möglich, dass das Methanhydrat an die Oberfläche kommt. Und wie gesagt, kleinste Veränderungen im Druck oder in der Temperatur und schon fängt das Zeug an und steigt nach oben. Und natürlich da, wo Erdbeben stattfinden, wo also auf einmal schlagartig sich die tektonischen Zustände verändern, die Druck- und Temperaturzustände verändern, schlupp, schlupp, ist das Methanhydrat an der Oberfläche. Und das hat Auswirkungen. Fangen wir erstmal mit einem ganz esoterischen Thema an, um das mal so ein bisschen klar zu machen. Nehmen wir ein Thema wie das Bermuda-Dreieck. Es sind ja auch schon einige Bücher darüber geschrieben worden, was da alles vermutet worden ist, Risse in der Raumzeit. Ne? Denn in dem Bermuda-Dreieck, da sollen ja Flugzeuge verschwunden sein, die Hülle und die Fülle, Schiffe, die pausenlos da irgendwie versacken und so weiter. Und immer wieder berichten tatsächlich ernstzunehmende Seeleute davon, dass das Meer auf einmal angefangen hat zu brennen, dass ihre Kompassanlage ausgerastet ist. Ja? Da kann ich nur sagen, Methanhydrat erklärt das alles. Bermuda-Dreieck, Sie wissen, wo Bermuda ist, ne? Vor der amerikanischen Ostküste, ein nettes kleines Inselchen, liegt also in der Nähe des Kontinentalhanges des nordamerikanischen Kontinents. Und wenn dann nun, wenn dann also Material schon mal so wegrutscht von diesen Sedimenten, ja, so wegrutscht, dann kann es schon mal passieren, dass dort unten Gasblasen entstehen. Sie entsinnen sich noch, das Methanhydrat entsteht ja unter anderem dadurch, dass innerhalb seiner Schichten das Methanhydrat aufsteigt und oben abfällt. Immer wieder runterfällt, weil der Druck des Wassers diese Schichten konstant festhält. Wenn sich nur der Wasserdruck verändert, aufgrund von tektonischen Veränderungen, wie zum Beispiel so ein Kontinentalabrutschen und Abrutschen, dann passiert Folgendes. Das Wasser drückt noch stark auf das Gas, aber von unten sammelt sich Gas an. Immer mehr und immer mehr. Es wird zur Blase. Diese Gasblase entwickelt einen so hohen Druck, dass sie auf einmal anfängt, sich nach oben zu bewegen. Was passiert, wenn Gas sich mit hoher Geschwindigkeit durch Wasser bewegt? Es wird geladen. Ja? Dabei entstehen kleine Ladungen, aber die sich sehr schnell bewegen. Ja? Die Gasblasenoberfläche wird geladen. Ladungen, die sich bewegen, sind, bewegte Ladungen sind, na, elektrischer Strom. Elektrischer Strom ist mit dem Magnetfeld verbunden, immer, und schon macht die Kompassanlage eines Schiffes Probleme. Dadurch, dass diese Gasblasen geladen sind, einen elektrischen Strom darstellen und gleichzeitig dieses Methanhydrat ja auf einmal unter einen Atmosphärendruck kommt, also einen viel geringeren Druck spürt, ja, Strom, also Heizung, heißt Energiequelle, das Gas kommt hoch und entzündet sich und schon fängt das Meer an zu brennen. Das kennt man vom Kaspischen Meer zum Beispiel, da wo diese Ölplattformen im Kaspischen Meer stehen, hat man schon oft beobachtet, dass das Meer brennt, nicht weil da Öl ausgeflossen ist, sondern weil solche Gasvorkommen hochgekommen sind und brannten. Gleichzeitig wird noch Schlamm aufgewühlt und wenn dieser Schlamm dann also richtig über die Wasseroberfläche austritt, dann verdunkelt sich sogar der Himmel und wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Unsere Kompassanlage rastet aus, das Meer brennt, der Himmel wird dunkel. Es hat nichts mit Raumzeitrissen zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit geologischen Vorgängen, die mit Gasaustritt verbunden sind. Naja, so weit, so gut. Energiekrise hatten wir schon. Das Methanhydrat kann möglicherweise ein Energielieferant der Zukunft sein. Problematisch wird es nur, dieses Zeug da rauszuholen. Wir wissen aus den Sedimenten, dass vor 250 Millionen Jahren 90% aller Lebewesen auf diesem Planeten kaputt gegangen sind. Wir wissen aus den Sedimenten, dass nach diesem Aussterben wahnsinnig viel Kohlenstoff in der Atmosphäre war. Vermutung? Methanhydrat. Eine mittlere Erhöhung, eine Temperaturerhöhung um ungefähr 5 Grad Celsius auf der Erde würde dazu führen, dass Methanhydrat mehr und mehr vom Meeresgrund aufsteigt und den Planeten Erde erwärmt. Denn Methan, wenn es in die Atmosphäre kommt, hat eine 30-mal höhere Treibhauswirkung als Kohlendioxid. Also These, dieses Aussterben von 90% aller Lebewesen vor 250 Millionen Jahren hat damit zu tun, dass geologische Veränderungen dazu geführt haben, dass große Mengen an Methanhydrat freigesetzt worden sind. Zunächst einmal war eine ganz normale Temperaturerhöhung um 5 Grad, das kommt schon mal vor, ne, je nachdem wie der Planet steht und wie so die Kontinentalveränderungen sind. Diese 5 Grad haben ausgereicht, um sozusagen den zweiten Gang einzuschalten. Methanhydrat trat an die Wasseroberfläche, zerlegte sich in Wasser und Methan. Das Methan kam in die Atmosphäre, hat einen noch mal viel stärkeren Treibhauseffekt verursacht und es wurde noch wärmer, wodurch noch mehr Methanhydrat austrat und so weiter. Das kann man tatsächlich heutzutage an den Sedimenten ablesen. Also Geologie zusammen mit normaler Physik, in Anführungsstrichen, nämlich dem Auftreiben von Gas, kann uns eine ganze Menge darüber erzählen, wie die paläoklimatologischen Veränderungen in der Vergangenheit zu bewerten sind. Für uns bedeutet es natürlich auch, ein Klimawandel, also eine Erhöhung der Temperatur durch den anthropogenen Treibhauseffekt, also durch den Treibhauseffekt, den wir selber verursachen, dadurch, dass wir jede Menge Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen und so weiter, könnte dazu führen, dass die Natur nachlegt. Sozusagen noch ein Briketts drauflegt, indem nämlich durch diese Klimaveränderung systematisch mehr und mehr von diesen Gasen vom Meeresgrund auftreiben, die da unten eigentlich festgemauert in der Erde, hätte ich fast gesagt, liegen und eingesperrt sind. Wenn dieses Methanhydrat in großen Mengen in unsere Atmosphäre gerät, dann ist alles zu spät. Dann ist tatsächlich Feierabend. Denn dann wird die Erwärmung durch den Treibhauseffekt so groß werden, dass wir es nie wieder stoppen können. Und möglicherweise gehören wir dann auch zu denjenigen, von denen dann in einigen hundert Millionen Jahren andere sagen werden, vor einigen hundert Millionen Jahren hat es auf diesem Planeten mal Zweibeiner gegeben, sind aber leider ausgestorben, weil sie sich nicht an die Naturgesetze gehalten haben. Und im Übrigen gilt der Satz, im Naturschutzpark schützen wir die Natur vor uns.